ja auch die Gesetze sind bisweilen etwas komplexer gewesen als bei den Fischerchören. Aber ich gebe zu, dass selbst bei den Maßstäben, die die Gruppe sich selbst gesetzt hatte, manche Sachen doch sehr ausgefallen und spinnert gewesen sind. Diese Kollision zum Beispiel gerade zwischen A Cappella-Gesang und allen möglichen Schlagwerkzeugen, die gerade zur Hand waren, passt allerdings vielleicht auch ganz gut zu den Grübeleien eines alten Mannes, in denen es, um die es im Text geht. Das nächste Stück ist, was den Text angeht, von dem Psychologen Adi Leng inspiriert. Da geht es um Knoten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Knoten interessieren uns jetzt mal weniger, vielmehr die musikalischen Knoten, Knots.